Die lumumbaistische Einheitspartei der Demokratischen Republik Kongo unterzeichnete die historische Pyongyanger Deklaration, das sozialistische Werk verteidigen und voranbringen. Am 15. April wurde auf einer außerordentlichen Dringlichkeitssitzung der Partei die Pyongyanger Deklaration verlesen und unterzeichnete danach der Generalsekretär der Partei, Ang Duan Kisenga, in Widerspiegelung des einmütigen Willens aller Teilnehmer die Deklaration. Das unterzeichnete Dokument wurde der Die-Völker-Vertretung in der Demokratischen Republik Kongo überreicht.